und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. In ihrer neuen Folge besprechen Dominik und Yves kurz ihre zuletzt gesehenen Filme, tauchen wie üblich in die deutsche Synchrondatei ab und gehen auf ihre Hausaufgabenbesprechung der beiden gegenseitig aufgegebenen Filme der Woche ein. Sie besprechen Details der Filme und schließen die Folge mit ihrer Rubrik Nice oder Scheiß treffend ab. Vorhang auf für The Polka King, einer biografischen Komödie über einen betrügerischen Polka-Star, sowie Die Schwestern des Bösen. Regisseur Brian De Palma auf den Spuren seines großen Idols Alfred Hitchcock mit mordenden Zwillingsschwestern. Nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Sanfte Grüße, Dominik. Wie geht es dir? Sanfte Grüße, Yves. Es ist heute nicht ganz so früh wie beim letzten Mal. Mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Das stimmt. Wir sind am Nachmittag. Mir geht's einigermaßen gut. Ich war heute schon auf Arbeit. Ja. Deswegen ein bisschen was geschafft. Die Schulkinowochen. Das sind ja die Wochen im Kino, wo irgendwie um 8. Normalerweise fängt man ja im Kino nicht um 8 Uhr an mit Arbeiten, aber wenn da die stimmt. Schulklassen kommen, muss also normalerweise das sein. Oftmals 18 Uhr, also 10 Stunden später. Ja, stimmt. Jetzt sind wir 10 Stunden früher. Das bringt ein bisschen was durcheinander, deswegen sind wir heute am Nachmittag am Aufnehmen. Aber ist ja auch mal nett. Das ist auch sehr nett. Was weniger nett ist, ist natürlich, dass die Zeitverschiebung ein bisschen dazu führt, dass unser lieber Einsprecher Georg vor einer schwierigen Situation steht, Yves. Was hat er dir denn geschrieben? Du hast ja die Korrespondenz. Unser lieber Georg hat natürlich auch viel zu tun, genau wie wir. Und deswegen war es zeitlich ein bisschen schwierig für ihn, den Text für die aktuelle Folge jetzt einzusprechen rechtzeitig. Mhm. Aber die Umstände und höhere Mächte haben dafür gesorgt, dass er seine Verpflichtungen heute, seine Verpflichtungen nicht nachkommen muss, sage ich jetzt mal, und heute Abend doch noch dazu kommen wird. Also das heißt, wir sprechen gerade, bevor er eingesprochen hat. Deswegen danke an Zukunfts-Georg. Genau, vielen Dank, Zukunfts-Georg. Für deine Zeit und deine Zuwendung an uns. Ja. Ganz lieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. In Ordnung. Wir kommen mal wieder zu einer Frage, lieber Yves, die sehr untypisch für diesen Podcast ist. Ich weiß, dass du nicht damit rechnest, dass ich dich das jetzt frage, aber was hast denn du zuletzt gesehen? Sind da Empfehlungen dabei? Totale Flops. Erzähl euch mal. Sowohl als auch. Eigentlich eher nur gute Filme gewesen. Schön. Ich hatte gesehen Halloween Ends. Der guter Film. In meinen Augen die absolute Scheiße war. Ich wollte nämlich gerade sagen. Da bin ich ja nach einer halben Stunde ungefähr raus. Du bist wirklich rausgegangen? Ich bin raus, ja. Das war mir... Nach einer halben Stunde erst, nicht nach 20 Minuten? Deinen magischen 20 Minuten? Ja, meinen magischen 25 Minuten. Aber die Stelle, warum ich rausgegangen bin, die kam erst kurz danach. Und da dachte ich, hab's da nicht mehr ausgehalten, wirklich. Ich bin raus. Halloween Ends, vergiss es. Ja, ich hab's hingenommen, saß bis zum Schluss und es wurde halt nicht besser. Also ja. Ich bin echt mega enttäuscht vom Film. Die drei Kumpels, mit denen ich drin war, denen hat er, glaube ich, ziemlich gut gefallen, tatsächlich. Weil die den neuen Ansatz spannend fanden. Ja, aber doch nicht im halt dritten was Teil. Was soll ich da? Ja, ist ja okay. Kann ja jeder sehen, wie er will. Die fanden den gut. Ich fand scheiße. Also richtig scheiße. Na gut. Rheingold habe ich noch gesehen. Den fand ich sehr gut. Den habe ich auch gesehen. Kann ich genauso bestätigen. War sehr eindrucksvoll gemacht auch, fand ich. Ja, Fatih Akin. Wieder eine sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Das Eindrucksvollste fand ich, was hängen geblieben ist, war die Szene, in der auf dem Spielplatz da verprügelt wird und bei jedem Schlag irgendwie kurz eingefroren wird das Gesicht von den Tätern sozusagen. Ja. Weil die ihm vorher sagen, merkt ihr unsere Gesichter? Und er hat sie sich gemerkt. Er hat sie sich gemerkt, 2 Jahre später oder so ist das, wenn er dann richtig aufgepumpt plötzlich genau. ist und gelernt hat zu kämpfen. Und dann geht er da hin, ey. Holt er sich dann ja jeden von denen nochmal und die werden nochmal genauso eingeblendet, wie sie in der Szene da waren. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Cool gemacht. Sehr, sehr gut inszeniert. Everything, Everywhere, All at Once habe ich gesehen im Uni-Kino auf halt O-Ton, Chinesisch. Englisch. War für dich das erste Mal? War das erste Mal. Ich bin hellauf begeistert von diesem Film. Also wirklich, wow. Einfach wow. Der ist einfach so geil. Wow. Einfach viel zu viel zur gleichen Zeit. Ich fand überall. Richtig so mega gut. Wahnsinn. Okay. Im Cinecircle warst du ja dabei. Wir hatten bei dem guten Alexander Rosemary's Baby geschaut, den ich auch sehr, sehr gut fand. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich weiß, dass du eine andere Meinung hast, kannst gleich was dazu sagen, aber ich fand den beeindruckend gut. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich auch. Du hast einen guten Film erwartet. Ne? Ich habe einen guten Film erwartet. Nee, aber es war ja nicht alles schlecht bei Rosemary's Baby. Ich finde nur, die Rahmenhandlung selbst war so ein bisschen schlecht, aber er hat wohl seinen Platz zu dieser Zeit von, wann war der, 78 oder so? 68, oh Gott. Mhm. Der hat schon seinen Platz da verdient und war mit Sicherheit Vorreiter für Filme in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas vornehmen wollen, wenn ich jetzt ein Wort sage, wüsste man welche Richtung, aber lasse ich mal offen. Für Filmliebhaber der alten Zeit kann da ja was sein. Mhm. Und gesehen habe ich gestern im Kino Miss Harris und ein Kleid von Dior. Der war sehr, sehr schön. Das glaube ich dir. Ich habe vorhin, weil ich den bei Letterboxd kurz eintragen wollte, damit ich den später noch bewerten kann, richtig, gesehen, dass es aus den 60ern schon mal irgendwelche Filme mit Miss Harris gab und es scheinbar eine ganze Reihe gibt. Weil ich den Titel jetzt nicht mehr so genau exakt auf Wortlaut kannte, habe ich hier nur Harris und Dior eingegeben. Dann kommt hier bei Letterboxd bei mir Miss Harris - ein Kleid von Dior. Und der Film ist von 82. Und dann hat es mir unten Related Films angezeigt. Miss Harris fährt nach Moskau. Miss Harris. Ach, das kann er sich alles leisten, ja? Der geschmuggelte Henry. und Miss Harris, Freund mit Rolls Royce. Aha. Naja, da. Und das ist alles so alte Schinken, wa? Ja, alles so 60er. Nee, 80er. Mhm. Fand ich ganz interessant eigentlich. Und dann hat es mir den Originaltitel angezeigt von dem aktuellen Film und der heißt Miss Harris Goes to Paris. Das ist der originale Titel? Miss Harris Goes to Paris? Das ist korrekt, ja. Das ist ja cool. Viel besser als, wobei, Miss Harris und ein Kleid von Dior, das hat schon für den deutschen Markt einen schöneren Klang. Oh, Miss Harris Goes to Paris, ey, klingt wie ein Actionfilm. Hier, gibt's doch irgendwie auch einen Actionfilm, oder? From Paris with Love mit John Travolta? Wo er sich gesehen habe ich den zum Glück nicht. Halbwegs durchkloppt. Hast du nie gesehen? Nee. Ich kenne bloß so ganz kurze Ausschnitte, das sah nach großem Mist aus. Da er mir noch im Kopf geblieben ist, bin ich tatsächlich der Meinung, dass der gar nicht so scheiße war. Ich habe ihn unter Ist in Ordnung abgespeichert. Ist in Ordnung habe ich auch abgespeichert, einen Film, den ich zuletzt gesehen habe. Und zwar habe ich mich ins Kino bequemt, um DCs neuesten Film mal zu betrachten. Black Adam heißt dieser. War nicht so beschissen, wie ich dachte. Aber jetzt auch nichts super, super Geiles, super Tolles. Ich bin mal gespannt, wie Black Panther dagegen dann abschneidet. Den gucke ich mir aber jetzt auch erst demnächst an. Da hatte ich jetzt keine Zeit. Reingold hat mal besprochen, wenn wir bei deutschen Filmen bleiben, der Nachname, den fand ich richtig schön. Das war eine sehr gelungene Fortsetzung zu der Vorname. Hast du den gesehen? Nee. Ist nicht so dein Ding, deutsche Kammerspieler? Nee. Gut, da hat er eine feste Meinung. Vielleicht gebe ich ihn dir irgendwann mal als Hausaufgabe, eines Tages. Oh Gott, nein! Aber Moment, Kammerspiele. Magst du nur die deutschen Kammerspiele nicht oder allgemein? Also kann man dich mit der Gott des Gemetzels vielleicht hinter der Sofaritze vorlocken? Ja. Mhm. Sehr schön, den findest du gut. Ich kam mir übrigens die Woche noch ein bisschen kriminell vor, denn ich habe nämlich gesehen, dass Daniel Radcliffe die Hauptrolle zum Film zur Lebensgeschichte von Weird Al Yankovic spielt. Mhm. Und ich habe natürlich gesehen, dass Jack Black da auch mitspielt. Das war jetzt übrigens das erste Mal, dass ich Jack Black heute erwähnt habe. Das wird eine kleine Jack Black-Folge, sage ich jetzt schon mal. Und zwar habe ich dann geguckt, Weird, The Al Yankovic Story, wo kann man denn den schauen? Und auf dem Filmplakat von dem Film steht drauf Roku Production. Ich habe mir gegoogelt, Roku, was ist das? Das ist ein Streamingdienst in den USA. Und da gibt es diesen Film einfach kostenlos zu gucken. Die wollten den nicht größer produzieren, weil sie Angst hatten, dass das niemand versteht. Und ich finde es sehr, sehr gut, welchen Weg sie hier gegangen sind. Ich habe mir dann ein VPN geholt. Und dann kam ich mir richtig wie ein Hacker vor. Auf einmal bin ich auf Roku gegangen und ich konnte ihn einfach sehen. Mit einem deutschen Server, mit einer deutschen IP ging das nicht. Also hier mal eine kleine Werbebotschaft für VPN, fand ich. Das war Magie. Das war richtig krass. Mhm. Und der Film... Also die wollen kein Abo, oder was? Oder wie? Nee, die wollen kein Abo. Also Roku ist da sowas wie bei uns... Weiß ich nicht, kann man das mit Rakuten TV oder sowas wahrscheinlich? Oder ich kenne das Zattoo. Nur vom Namen her, keine Ahnung. Wobei Zattoo will dann schon ein Abo. Naja. Egal, der Film war sehr, sehr gut und ich kann genauso bestätigen, zu 100%, das habe ich auch bei Letterboxd so geschrieben, ist alles genau so abgelaufen, wie es in diesem Film dort auch inszeniert wurde. Du warst dabei, oder wie? Ja, ja. Also, gerne mal anschauen, VPN USA einstellen und dann Roku, R-O-K-O. Sehr zu empfehlen, Daniel Radcliffe spielt das hervorragend. Dann habe ich noch zwei kleine Sachen geguckt. Und zwar konnte ich eines Nachts nicht schlafen und habe mir gedacht, ich mache mal noch was zum Einschlafen an. Und zwar, es gibt ja die Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch, mag ich sehr. Die gleichen Macher haben damals auch Dracula gemacht, eine dreiteilige Miniserie, auch auf Netflix zu schauen, ist sehr gut. Und die haben jetzt Inside Man gemacht, auch eine vierteilige Miniserie auf Netflix über einen Mörder, der im Knast ist und der ist halt ein super krasser Schlauberger und kann Fälle lösen mit zwei Hinweisen und so. Und sowas mag ich. Ach ja. Irgendwie kriegt mich sowas. So, ja, Hinweis 1, Hinweis 2 und dann lächelt er schon und sagt so, naja, sie werden schon noch drauf kommen. Ich mag so eine Überheblichkeit. Genau. Und mein neuestes Guilty Pleasure, Eve, dann kommen wir langsam zu den Filmen. Ist The Taste. Ich hab mich anstecken lassen. Erzählt, ja. Naja. Ja, habe ich dir an der Theke schon gesagt. Ich komme nicht davon los. Ich habe es auch bis in die Nacht reingeguckt und bin dabei eingeschlafen. Und das passiert mir eigentlich nie. Das verstehe ich gar nicht. Wo ist denn da so der Reiz, dass man sich das bis mitten in die Nacht anguckt? Also ich war vielleicht noch bis kurz vor zwei am PC gesessen, habe mir das dann noch zum Einschlafen angemacht, weil ich das einfach liebe, Leuten beim Kochen zuzugucken und, was ich noch mehr liebe, dass die Sterneköche so geil kritisieren können. Einfach an Essen rummeckern. Mhm. Das mache ich ja auch. Mhm. Und stimmt. Deswegen kriegt mich das. Okay. Aber wo ist da jetzt generell der Unterschied zur Küchenschlacht? Bei The Taste kommt es darauf an, eine gesamte Mahlzeit ausgewogen auf einem Löffel zu präsentieren. Gut. Wir wollen jetzt hier nicht so lange bei The Taste bleiben. Erzähl doch mal. Wir haben Hausaufgaben auch aufgehabt, oder? Wir hatten Hausaufgaben auf. Ich habe dir den Film, deutscher Titel, Die Schwester des Bösen aufgegeben. Und du hast mir den Polka King gegeben mit Jack Black. Jetzt wurde er das zweite Mal erwähnt. Zu streamen auf Netflix. Der erste ist noch jedenfalls auf Mubi. Ja, den kann man jetzt noch nachholen. Ich habe auch noch knapp zwei Wochen da sein. Mhm. Mubi. Ich habe gestern auch noch mal geschaut, weil unsere liebe Kollegin Eva die ich in der letzten Folge übrigens zweimal shoutouten wollte, hat aber nicht so gut geklappt. sie hat mir gesagt, dass ich da nochmal schauen soll nach einer Stelle mit einem Schatten. Aber ja, gut, da können wir dann dazu kommen. Wollen wir mal mit Sisters anfangen? Ich bin echt ein bisschen heiß. Den habe ich mir anschauen dürfen. Ich wollte mit Polka King anfangen. Achso, du willst lieber mit Polka King anfangen? Damit ich es weg habe. Damit du es weg hast. ach komm, geh zuerst bei The Polka King rein. Weil Sisters ist der anspruchsvollere Film und da haben wir sicherlich noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Und wer diesen Podcast hört, muss sich einfach ein bisschen gedulden, bis der Qualitätscontent kommt. Jetzt kommen wir zu der Polka King. Ey, ich liebe den Film, ne? Nicht, dass man sich falsch versteht. Ja, okay für mich, dass du ihn liebst. Ich hatte so meine Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal so. Gib uns doch ruhig erstmal eine Inhaltsangabe. Ja. Führ uns da mal ganz straff durch. Erstmal habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich schon wieder eine Biografie schauen durfte. Ist das jetzt Sarkasmus oder hast du dich wirklich gefreut? Es geht um einen Polka-Bandleader mit dem Namen, wie hieß er gleich? Jan Levan. Im Original Jan Lewandowski, glaube ich. Nein. Na klar. Im Abspann zeigen die kurz den Ausweis von ihm. Den amerikanischen. Ah, oder? Okay. Und da stand Lewandowski. Ist ja auch egal. Nee, cooles Detail. Jedenfalls geht es um einen Polka-Bandleader, der sich mehr schlecht als recht durchboxt da mit seiner Band, versucht Geld zu verdienen, jeden kleinen Job annimmt, um sich und seine Familie über Wasser zu halten. Und kommt dann auf die Idee, okay, dann fragt er halt die Fans und Konzertteilnehmer, ob sie in ihn investieren wollen, sodass er quasi den Prozente verspricht, Rendite verspricht und 12%. Sie investieren die Bank, und er gibt monatlich 12%. Genau, während die Banken zu dem Zeitpunkt irgendwie so 3% geben. Genau. Und ist natürlich eine Betrugsmasche, weil das Geld, was er den Leuten auszahlt, bekommt er nur dadurch, dass er neue Investoren generiert. Ja. Und das ist quasi wie so ein Schneeballsystem, was dann irgendwann logischerweise auffliegt, weil sowas geht ja nicht lange gut. Mhm. Ja. Und wir verfolgen so seinen Aufstieg als Polka-König und Krimineller und gleichzeitig dann halt auch den Abstieg und wie das alles in die Brüche geht. Ja. Sowohl beruflich als auch privat. Ja. So würde ich jetzt zusammenfassen. Jo. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Der ist schon relativ simpel, der Film, ne? Es hat eine Biografie, Aufstieg, ja, Abstieg. Passiert es nicht viel. Ich fand es ganz interessant so von der Handlung. Wie fandest du das Schauspiel von Jack Black? Furchtbar. Aua! Er hat doch die Figur sehr gut genailed. Komm, das musste ihm zugestehen. Der Film hätte einen guten Schauspieler verdient gehabt. Wow. Und nicht dieses komplett fehl am Platz Overacting von ihm immer mit seinen Gesichtszügen, die er da macht. Also ich habe im OV geguckt, wie immer, auf Englisch in dem Fall. Und sein komischer, möchte gern polnischer Akzent war grauenvoll. Ich habe dann kurz, um den Vergleich zu haben, auch mal kurz die Deutsche angemacht. Da war es noch schlimmer. Aber bleib mal ganz kurz dabei. Du hast ihn also auch mal ganz kurz wenigstens ein bisschen auf Deutsch gehört. Weil ich wissen wollte, ob die das auch so scheiße machen. Hat dich dieser Akzent im Deutschen an jemanden erinnert? Nee, ich hatte es zu kurz an. Hat's das zu kurz an? Okay, dann komme ich dann noch dann gerne drauf. Ja, da mal merken. Mhm. Sein Schauspiel war also schlecht, aber er ist doch super gut besetzt gewesen für Jan Levan in dem Original, oder? Also auch so diese Bewegung. Ja, das, aber ist ja noch mehr als nur hin und her schunkeln. Und außerdem. Ähnlich aussehen mit der Frisur. Ja. Außerdem kann man dafür keinen besseren Typen kriegen als Jack Black, weil Jan Levan hat immer, stets, auch als er verhaftet wurde, nur das Positive gesehen. Und das finde ich an diesem Film so geil. Der sieht ja alles permanent positiv. Selbst negative Sachen seufzt er kurz weg, reißt sich zusammen und hat die nächste Idee, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Fantastisch. Mhm. Und dafür ist Jack Black super gut besetzt gewesen, finde ich. Der hat diese Ausstrahlung gehabt. Ja, es ist alles gut. Ja, natürlich sehen Sie den Papst. Ja, wenn er dann mimisch noch besser wäre, würde ich das vielleicht sogar unterschreiben. Okay. War vielleicht doch nicht so scheiße, aber hat mir trotzdem nicht gefallen in der Rolle. Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Aber ja, dieses Positive, ich fand dann die Szene da gegen Schluss, als er in dem Krankenhaus tatsächlich festgenommen wird, fand ich tatsächlich sehr witzig. Ja, das war ziemlich gut. Oh, bitte Gott, bitte helf mir. Und dann läuft er ja quasi weg, aber er läuft ja gar nicht weg. Er läuft ja nur, um die frohe Botschaft zu verkünden. Ja, hey, es wird alles wieder gut. Endlich, Gott lässt mich, Gott straft mich jetzt. Genau. Und dann kommt ja noch dieses Zeichen von Gott. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, was dann auch noch passiert. Schön. Ja. Im Knast hat er es auch nicht einfach anfangs, aber er kommt da so durch, wird allerdings leider überhaupt nicht beleuchtet. Da hätte ich mir sehr gerne noch 20 Minuten extra gewünscht, die im Knast stattfinden. Ja, aber die hätte man dann irgendwo anders rausschneiden müssen. Ich fand, 1,5 Stunden waren eine gute Länge. Okay. Bei dem Film. Ja. Mir ist aufgefallen, oder ich habe den mit Eva geschaut. Ja. Hallo Eva. Hallo Eva. Der hatte gerade am Anfang jedenfalls, in der Mitte, eigentlich hatte der immer sehr viele Zooms. Ob reingezoomt wurde oder rausgezoomt wurde, immer so ganz dezente Zooms drin. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Schöner Punkt. Was ich am Anfang noch, bei manchen Stellen war das passend. Irgendwann war es dann irgendwie nur noch, er war halt da, so ohne Mehrwert. Also gerade am Anfang Also war dieser so, Zoom war dann ohne Mehrwert einfach eingebracht. Am Anfang kommt ja dieser Steuerprüfer oder was das da ist, oder ja, Ray. Der ihn da überprüfen soll und schaut, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und die sitzen ja bei ihm im Büro. Und da siehst du immer, wenn er was Negatives sagt, geht von Jack Black oder der Figur, die Jack Black spielt, der Zoom immer so ein bisschen raus. Und dann versucht er ihn irgendwie zu überzeugen, dann geht der Zoom wieder rein. Ah. Das fand ich ganz nett gemacht, tatsächlich. Ey, das ist ein sehr, sehr schönes Detail. Das ist mir nicht aufgefallen und untermalt wirklich nochmal die Inszenierung der Szene. Cool. In der Szene, ja. In dieser Szene, ja. Okay. Ansonsten waren noch einige sehr bekloppte Schnitte drin. Also die so ein bisschen rausbringen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst war oder einfach schlecht gedreht und man konnte nicht anders dann schneiden. Es gibt ja die Szene Mitte, Ende, als dieses Ehepaar, was von Anfang an in ihn investiert hat. Die Kowalskis oder so. Das Geld wieder zurückhaben wollen und er überzeugt sie im Gespräch halt, dass sich irgendwie doch sogar noch mehr obwohl er den Scheck schon unterschrieben hat. Obwohl so, er hier kommt, aber ey, genau. Wenn sie nicht verdienen wollen, Geld. Ja, und dann zerreißen die den ja und dann ist irgendwie so eine Draufsicht von der Kamera von oben, wie sie sich die Hände reichen und dann gibt es so einen ganz komischen Schnitt, wo der ältere Mann von dem Ehepaar so komisch in die Kamera guckt, also ins Publikum guckt. Ja. Und dann wird irgendwie so 90 Grad geschnitten und wir sehen, wie die sich die Hand geben. Beiden Männer. Das war irgendwie sehr merkwürdig. Das ist einer der merkwürdigen Schnitte. Ja. Regisseurarbeit habe ich mir jetzt hier auch nicht extra rausgesucht. Das war, glaube ich, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss kurz gucken. Maya Forbes hat nicht wirklich relevante andere Sachen gemacht, die ich jetzt zumindest kenne. Also mir ist jetzt kein Begriff, aber es ist auch schön, dass meine Frau... Ja, wurde von einer Frau als Regisseurin inszeniert. Hier an der Stelle zumindest mal mit erwähnt. Aber ich sehe gerade auch bei IMDb, dass die eher Produzentin ist in letzter Zeit scheinbar. Gut. Ach nee, ja. Es ist nur einer von dem Videospiel. Ich habe nichts gesagt. Ich finde es auch immer cool, wenn der Regisseur auch das Drehbuch geschrieben hat oder zumindest damit gearbeitet hat. Finde ich irgendwie auch immer bemerkenswert. Ist das hier der Fall? Das ist hier der Fall. Okay. Bei Die Schwestern des Bösen ist das auch der Fall. Um noch ganz kurz Polka King abzuschließen, auch wenn das ja eigentlich eine ziemlich gute Überleitung war. Mhm. Ich möchte diesen Film unbedingt empfehlen und schaut ihn euch gerne auf Deutsch an, denn sonst entgeht euch eine fantastische Leistung von von meinem Lieblingssynchronsprecher Tobias Meister. Mhm. Tobias Meister, stell dich doch ganz kurz einmal selbst vor. Hi, ich bin Tobias Meister, Schauspieler, Regisseur, unter anderem die Stimme von Brad Pitt, Sean Penn, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Jack Black und ein paar anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Hi. Das war Tobias Meister. Er spricht auch noch Robert Downey Jr., Tim Robbins, ja. Dann spricht er noch Sean Penn. Genau, da hat er gerade gesagt. Und das ist auch der Name, der mir sofort einfiel, als ich ihn jetzt habe sprechen hören. Ah. Sean Penn war sofort Sean Penn, ja. Bei mir vor Augen. Und sogar Ice Cube. Oh, also, das stimmt, ja. Der hat viel gemacht. Wirklich, wirklich sehr viel. Der hat eine geile Stimme einfach. Und hier habe ich noch so ein paar Fakten, die sich allerdings nur auf Jack Black beziehen. Und zwar bin ich mal wieder in die deutsche Sprechkartei eingedrungen. Unbedingt diese Seite abchecken. Ich liebe sie halt einfach. Sanfte Grüße aus dem Schnitt. Ich meinte hier natürlich die deutsche Synchronkartei. Ich habe mich hier versprochen. Die Seite findet ihr unter synchronkartei.de. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jede Woche oder alle zwei Wochen freue ich mich immer wieder, da rein zu diven. Und da ist mir aufgefallen, Jack Black wurde sehr oft, eigentlich meistens von Tobias Meister gesprochen. Mhm. Aber also, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir vor ein paar Folgen einen Synchronsprecher hatten, der unter anderem Daniel Craig und Adam Sandler spricht? Kannst du den Namen noch sagen? Matthias. Nein. Daniel Craig, Adam Sandler waren nicht Matthias mit 50 Ts. Ach, verdammt. Es ist. Du weißt es wirklich nicht mehr, ne? Nee, tut mir leid. Dietmar Wunder. Ah. Ich hoffe, dass einige Gäste. Ich will übrigens etablieren, dass wir jetzt nicht mehr Zuhörenden innen. Ihr seid einfach unsere Gäste. Und hört uns bei unserem Gespräch zu. Genau, einige Gäste haben das vielleicht auch jetzt erraten können. Jedenfalls wurde Jack Black bei dem Film High Fidelity mit Ben Stiller von Dietmar Wunder synchronisiert, einmalig. Und auch bei Cable Guy, den wir letzte Folge hatten, bei Nice oder Scheiß. Ja. Wurde er auch nicht von Tobias Meister gesprochen, sondern. Das gibt's doch gar nicht. Ach, das habe ich jetzt leider Gottes. Doch, von Michael Iwanek wurde er da gesprochen. Jetzt fragt man sich natürlich, wer ist denn Michael Iwanek? Ja, klar, wollte ich gerade fragen. Woher kennt man ihn denn? Man kennt ihn als Hauptsprecher zu unter anderem Zach Galifianakis. Wer ist Zach Galifianakis? Na, der verrückte Dicke aus. Hangover. Hangover. Genau. Der verrückte Dicke aus Hangover. Besser hätte ich es irgendwie nicht beschreiben können. Ja, hier und da wurde auch Jack Black anderweitig synchronisiert. Das lag aber auch daran, dass es bei Animationsfilmen halt war. Der ist ja Po bei Kung Fu Panda auch im Originalen und auch Bowser beim nächsten kommenden Super Mario Bros. Film. Und da hört man natürlich auch wieder Tobias Meister. Es wird einen Super Mario Brothers Film geben? Ja. Mit, warte mal, was? Chris Pratt? Nee, ich glaube nicht. Das war ein anderer Name. Es wird einen Super Mario-Film geben? Ja, da gibt es doch schon Trailer. Hä? Ja. Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Gut, dass ich es dir jetzt sage. Mhm. Ich möchte hier zum Abschluss und zur Krönung meines Lieblings-Synchronsprechers Tobias Meister gerne noch eine Stelle aus einem Film bringen. Vielleicht weißt du, welcher Film es ist. Ich meine, das wird echt nicht schwer zu erraten. Das sind zwei Stellen, die spiele ich dir, die spiele ich euch einmal vor. Ihr wollt mich aus der Band werfen, ja? Ihr wollt mich feuern, aber das ist meine Band. Ich habe sie gegründet. Oh, so schön. Ich liebe es, mit wie viel Herz er dabei ist. Man spürt so viel Herz. Auch bei dieser Stelle. Die kommt direkt nach der jetzigen gerade eben gespielten. Okay. Lies zwischen den Zeilen, Theo. Lies zwischen den Zeilen! Ah, ich liebe es, wenn er vor allen Dingen auch so dieses Zeilen, wenn er da so ein bisschen Aggressivität, Distortion reinbringt. Ah, und das macht ihn halt einfach zum besten Sprecher für auch Brad Pitt, weil den hört man ja das ganze Jahr im Kino. So eine große Schauspielerriege, wie der hat. Das ist schon verrückt, ja. Ja. School of Rock natürlich, ne? Ja. Wirst du nachher in einem sehr bekannten Showsegment in diesem Podcast auch wiederfinden. Gut, das war meine Arbeit zu Tobias Meister. Ich liebe dich. Dankeschön. Ja. Danke für die Arbeit, Tobias Meister. Kommen wir doch mal. Da profitieren, sehr, sehr viele von. Wie bitte? Nochmal? Da profitieren, glaube ich, sehr, sehr viele von. Von der Arbeit von Tobias Meister? Ja, Zuschauer. Absolut. Ah, übrigens, kleiner Funfact noch. Wollten wir uns ja merken, jetzt komme ich gerade drauf, bevor ich jetzt zur Sisters, zu meiner Hausaufgabe komme. Mhm. Tobias Meister hat einmalig auch jemand anderen gesprochen, und zwar Sacha Baron Cohen. Mhm. Und da hat er den gleichen Akzent genutzt wie bei der Polka King, und zwar ersten Borat-Film. Dann wundert es mich nicht, dass es großer Quatsch ist. Wie, was großer Quatsch? Hä? Das ist ja nur ein Blödel-Akzent. Und ja, das ist ein Blödel-Akzent. Ja, aber von Jack Black ja auch. Ja. Gut, jedenfalls fand ich das halt irgendwie ziemlich cool, weil ich hab dann auch geguckt, okay, den Akzent kennst du doch. Das ist doch genau wie, das mein Schwester. Irgendwie, ne? Hm. Wenn Tobias Meister da Borat spricht, das hat er tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht. Im zweiten Borat-Film, hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, aber ich habe meine Notizen eingekürzt, um mich nicht zu krass daran aufzuhalten. Okay, wenn ihr das mehr wissen wollt, taucht da gerne mal ein in die deutsche Synchronkartei. Genau. Sisters. Sisters ist der Originaltitel, der deutsche, Die Schwester des Bösen. Oh ja. So, das lässt ja schon mal ein bisschen offen. Das lässt offen und darüber sprechen wir jetzt. Ich würde, bevor ich eine kleine Inhaltsangabe mache, wobei du mir sicherlich ein kleines bisschen unterstützend helfen kannst, will ich noch ganz kurz auf ein paar Side-Facts eingehen. Das hat mir bei Polka King ein bisschen gefehlt. Eve, nächste Hausaufgabe mit Side-Facts. Okay. 1975 hat dieser Film eine Nominierung bekommen, und zwar für die Academy of Science Fiction, Fantasy und Horrorfilms. Aber nur die Nominierung als bester Horrorfilm hat er nicht bekommen, weil in diesem Jahr hat ein anderer Film, der besser war, gewonnen. Wüsstest du gerade welcher? 75. Ja. Muss nicht heißen, dass der Film 75 rauskam, weil da gibt es nämlich tatsächlich ein paar Interferenzen. Carrie? Nee. Es ist der Exorzist gewesen. Ach ja. Ich habe jetzt zwischen Exorzist und Carrie geschwankt und ich fand's lustig. Hätte es lustig gefunden, wenn ein anderer Brian De Palma-Film einfach gewonnen hätte. Ah, stimmt. Carrie ist ja auch Brian De Palma. Hm. das wäre ein richtig cooles Trivia gewesen. Nee. Regie, Drehbuch, Brian De Palma macht unter anderem, ist sehr bekannt, denke ich mal, bei vielen Cineasten für Scarface. Hast du da noch ein, zwei andere Filme? Ja, Carrie hast du gerade gesagt. Carrie, The Untouchables, Carlitos Way. Oh, Kacke. Ja, gut, das reicht ja auch. Falls man es gerade im Podcast hören sollte, ich habe vergessen, meine Kuckucksuhr auszumachen. Die hat gerade um 4 geschlagen. Stimmt, du hast da so eine süße Kuckucksuhr. Gut, okay, mach mal schnell weiter. Brian De Palma ist ein riesen Hitchcock-Fan. Das sieht man diesem Film auch absolut an. Dress to Kill noch, um es kurz gesagt zu haben. Der ist auch ganz toll von Brian De Palma. Oh ja, stimmt, der wurde mir bei IMDb auch angezeigt. Dress to Kill fand ich sogar so interessant, dass ich mir mal angucken will. Ja, mach das bitte. Macht ihr alle das bitte. Also alle, ihr habt zugehört, guckt euch den Film an. Nochmal den Titel? Dressed to Kill. Okay. Gibt es einen deutschen Titel oder nur den englischen? Boah, ich glaube, das ist der gleiche. Angezogen dann. Zum Töten. Nee, ich glaube, das ist dann schon der gleiche. Okay. Apropos Deutschland. Bleiben wir mal in Westdeutschland. Da wurde der Film erst 5 Jahre, nachdem er veröffentlicht wurde, 1972, das erste Mal gezeigt. Das ist schon heftig. Ja, da mussten wir also lange auf diesen Film warten. Der Film hat ein FSK 18, was ich aus heutiger Sicht immer noch oder absolut damals? Lasch finde. Ja, der hat ein FSK 18, der Film. Wegen einer Szene. Ja, weil später die Szene ist, glaube ich, nicht so. Ja, aber ich wette, wenn der jetzt neu geprüft würde, der würde locker eine 16 bekommen. Ja, ja, ich bin auch sehr stark der Meinung, als ich die 18 gelesen habe, dachte ich mir, uff, die waren aber prüde. der Film geht eine Stunde 33, also haben wir uns gegenseitig schöne 1,5 Stunden ja. Filme gegeben. Und es geht um die Hauptdarstellerin Margot Kidder, spielt sie und nennt sich im Film Danielle. Der Film ist ein bisschen kompliziert, allein schon von seinem Aufbau, weil er beginnt mit einer Szene, die mit dem Film an sich nichts zu tun hat, die integriert quasi nur Charaktere. Und da fange ich jetzt an, dass Danielle und Philippe, die sich bei einer Sendung kennenlernen, fand ich übrigens ganz interessant, so die Aufmachung, die verbringen dann einen Abend zusammen und es kommt auch zum G.S. Nee, G.V. Oh Mann! Was wäre denn GS? Geschlechtssex. Genau. Aha. Jedenfalls kommt es dann dazu. Und am nächsten Morgen will Philipp oder soll ihr Tabletten holen, holt noch eine Geburtstagstorte, wo er übrigens 2 Namen draufschreibt, und zwar Danielle und Dominique. Denn wir erfahren ganz kurz vorher, dass Danielle eine Zwillingsschwester hat namens Dominique. Mein Name ist übrigens auch Dominik. Ich habe mich immer wieder angesprochen gefühlt. Auch wenn ich es nicht so mag, Dominique genannt zu werden. Das wäre auch ein bisschen komisch. Das wäre ein bisschen komisch, das stimmt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir erfahren das. Ich habe wirklich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Film und der Zusammenfassung gehabt. Pass auf, ich mache es ganz kurz. Es kommt dann zu einer Mordszene. Wo übrigens auch ein Messer, das will ich dann noch ansprechen, sehr, sehr merkwürdig sich auf dem Boden verhält. Ja, dann gibt's, genau, jetzt habe ich den Faden wieder, eine Mordszene, wo Philipp sich dann kriechend noch zum Fenster rettet, um der Nachbarin gegenüber ein Hilfezeichen zu geben. Die Nachbarin gegenüber ist eine Journalistin. Wie heißt sie nochmal? Weißt du es gerade aus dem Kopf? Grace irgendwas. Ja, Grace Collier. Von okay. Jennifer Salt gespielt. Die sieht den Mord und die will den dann auch investigativ aufklären. Ist da ganz froh, dass sie mal eine coole Story hat, weil sie das sonst nicht hat. Und dann kommt es halt zu Verstrickungen. Sie versucht sich da übelst dafür einzusetzen. Wird aber dann, und da sehe ich den Film irgendwie als frühe Version von Shutter Island, auf einmal in eine Klinik eingewiesen und dann wird ihr gesagt, dass sie gar nicht Grace heißt, sondern Dominique, und dann ist sie auf einmal die Zwillingsschwester von Danielle, und dann denke ich mir so, hä? Was? Und also ab dem Moment gerät der Film völlig aus den Fugen, kann aber durch The Art of Filmmaking mit fantastischen Splitscreen-Szenen voll und ganz bei mir punkten. Beim Plot brauche ich deine Hilfe. Das war so verwirrend. Wow. Also, da will ich nur ganz kurz dazu sagen, ich gebe dir ja ständig bisher zumindest Hausaufgaben so Biopics. Ich gucke gerne Biopics. Und du gibst mir halt Filme, die auch irgendwie wirklich eine Relevanz haben. Eine Kunst oder Early Birds gibst du mir da ganz oft. Und das war wieder so ein Kunst-Early-Bird-Ding, glaube ich. Ich kann es nur zusammen stammeln. Ich hätte halt jetzt versucht, in meinem Runterbrechen der Handlung noch auf die letzte halbe Stunde, auf die letzten 40 Minuten einzugehen, aber es ist mir schier unmöglich. Mhm. Es ist wirklich einfach nur unmöglich. Ja, das ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Das aber ist da so möchte ich auch wahnsinnig eigentlich gar nichts vorwegnehmen, weil das dürfen sich dann die Leute, die den Film schauen, ja auch ein bisschen. Ey, vielleicht haben ja sogar Gäste den Film geschaut, ja, weil wir cool. Ja in der letzten Folge schon die Hausaufgaben erwähnt haben. Mhm. Das ist ja eigentlich cool. Das Ziel auch ein bisschen. Ja, genau. Vielleicht kriegen das ja die Gäste, die uns zuhören, auch für die nächste Folge wieder hin. Da gucken wir dann aber auch gerne mal. Auf ein paar kleine Sachen bei Sisters, die Schwester des Bösen, auf Mubi anzuschauen übrigens. Noch vor circa 2 Wochen, also beeilt euch, wenn ihr den noch sehen wollt. Möchte ich noch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar, die deutsche Synchro ist unfassbar schlecht. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe den Film angefangen und habe nach 5 Minuten wirklich fast Ohrenbluten gehabt, weil es so schlimm war. Mhm. Ganz, ganz schlecht, die Synchro. Vor allen Dingen, wenn die Frauen dann ein bisschen lauter sprechen oder rumschreien, übersteuert das so dermaßen, klingt einfach nicht mehr schön, es kratzt. Mhm. Oh Mann, also deswegen habe ich auch ganz oft die Synchronisation gewechselt. Ich habe ihn zur Hälfte auf Deutsch, zur Hälfte auf Englisch gerade tatsächlich geguckt. Und da sind mir auch Sachen aufgefallen, und zwar im Englischen, du hast ihn ja nur auf Englisch geguckt, heißt es, sie unterhält sich, glaube ich, mit Philipp, und sie ist ja keine Native-Speakerin. Ne? Mhm. Sie kommt irgendwo anders her, und deswegen Kanada. Benutzt sie dann eine Beleidigung im Deutschen. Das ist so schlecht. Im Deutschen sagt sie dann, ja, der ist ein arme Leuchter. Ah, du meinst Armleuchter. Ja, genau, Armleuchter. Gott. Okay, ja. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott. Was hat die deutsche Synchro da angerichtet? Zurückgespult, Englisch. He's a son of a bastard. Oh, you mean son of a bitch. Yes, right, son of a bitch. Viel besser. Arme Leuchter. Ja, da haben sie sich, glaube ich, nicht viel bei gedacht. Nee, das war so, wir brauchen schnell was. Wir haben nur 5 Sekunden Brainstorming. Ja, arme Leuchter. Gut. Und dann meine wichtigste Szene, damit wir nicht zu lang werden, unbedingt den Film angucken. Die Messerszene bei genau 25 Minuten. Da kommt Philippe mit dem Geburtstagskuchen. Genau. Danielle sticht ihm in die Leiste und ins Gesicht. Übrigens richtig geil dargestellt. Über Schatten. Richtig und so. Gut. Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Aber was danach folgt, ist, dass man Philipp auf dem Boden sieht, wie er zu Boden fällt, und Danielle, / Dominique, ist auf dem Bett, und hinter ihr, sie hat das Messer nicht mehr in der Hand, sie klammert sich am Bett fest, konnte das Messer also nicht berühren, hinter ihr rutscht einmal das Messer quer durch den Raum und bleibt dann auf dem Boden liegen. Aha. Wo zum Teufel kommt dieses Messer her? Also entweder, und das ist mir bei dem Film auch sehr viel aufgefallen, hat es für ganz viele Szenen viel mehr Takes gebraucht. Und dadurch ist der Film an manchen Stellen etwas zerschnitten, was ich manchmal so als, das ist ein Filmfehler, abtue, aber es kann auch Kunst sein. Das mir auf was möchtest du gerne eingehen, bevor wir das Thema schließen? Das mit dem Messer ist mir nicht aufgefallen. Ich fand... Da war doch was mit Schatten. Natürlich. Genau. Kannst erstmal noch ganz, ganz kurz das mit dem Messer und dem Schatten. Sie sticht halt zu, und du siehst aber das Zustechen als Schattierung an der Wand. Das fand ich ganz toll. Ja. Und erst, wo sie das Messer wieder rauszieht, kommt ein Schnitt auf seine Make-up-Wunde dann. Mhm. Die auch ziemlich gut aussieht, fand ich. Das Kunstblut, das ist Das Kunstblut ist halt scheiße. Oder so, was weiß ich. Also hier, das Kunstblut ist halt scheiße, das ist zu der Zeit aber immer scheiße. Ja. Das kann man jetzt dem Film nicht vorwerfen. Das ist halt die Zeit. Ja, das ist ja recht. Hatten wir schon mal das Thema. Zeitliche Eingrenzung. Also, Sisters im Originaltitel. Ja. Zwillingsschwestern als Thema. Wir sehen angeblich immer nur Danielle, jedenfalls in diesen nicht, also in den Szenen, die zur Gegenwart spielen, weil Dominique angeblich bei der Trennung der beiden siamesischen Zwillinge, nämlich siamesische Zwillinge, ja, verstorben ist. Im Jahr davor oder zwei Jahre davor, jedenfalls noch nicht so lange. Wenige her. Monate tatsächlich sogar. Wenige Monate sogar. Okay. Ja, wir sehen immer nur Danielle. Morden tut dann Danielle, Dominique. Und an dieser Stelle sehr hat verrückt. Sich der Film wirklich gefordert. Meine Denkleistung. Okay. Und ich mag das also ja schon. Direkt am Anfang, wie gesagt, sie hat diesen Typen von der Show mit bei sich zu Hause. Die haben miteinander geschlafen. Am nächsten Morgen, sie steht auf. Geschlechtssex hatten sie. Sie geht ins Bad und hört plötzlich eine Stimme. Danielle! Wird sie, glaube ich, gerufen. Ja. Und geht dann halt in den Raum. Und da fand ich auch, wie sie da rausgeht in den Raum und die Tür bewegt sich irgendwie so ganz cool in das Bild hinein, ja, wie sie da durchgeht. Das muss man, glaube ich, gesehen haben. Ich kann es nicht beschreiben, wie geil diese Aufnahme ist. Und dann sieht man auf der Tür zwei menschliche Schatten, zwei Frauen. Ach, das ist das, was Eva meinte. Das meinte Eva, genau. Okay. Es lässt der Film da natürlich offen, gibt es diese Dominique überhaupt noch? Oder gibt es sie überhaupt? An dem Stelle wissen wir ja noch gar nicht, dass die überhaupt verstorben sein soll. Gibt es sie? Allerdings, und das ist meine Theorie jetzt, sie gibt es nicht. Weil ja thematisch auch ganz viel darauf eingegangen wird, auf die psychologischen Probleme bei der Trennung von siamesischen Zwillingen. Ja. Die waren ja in Behandlung. Und ich glaube, Dominique ist verstorben und Danielle hat aus dem schlechten Gewissen heraus, weil sie die Trennung, die operative von ihr wollte, ja, aus dem schlechten Gewissen heraus quasi eine Persönlichkeitsstörung entwickelt und ihre Schwester so als bösen Teil, der böse auf sie und auf Männer ist, genau, quasi so schizophren in sich ausgenommen. Und dass es dann immer mal so wechselt, wenn irgendwelche sexuellen Beziehungen auf Danielle einwirken. Das wird ja während des Films, diese Annahme, die ich übrigens auch zu teilen mit teile, wird ja auch von dem, jetzt können wir viele Sachen sagen, Ex-Mann, Arzt. Ja, das hast du nicht gesehen? Ganz spannend. Das ist ganz spannend, dieser Charakter. Der macht für mich den Film auch so kompliziert. Der geht ja darauf auch ein. Aber ich habe noch eine andere Theorie, ohne zu viel verraten zu wollen. Da sollte man sich unbedingt sein eigenes Bild machen. Und zwar, meine Theorie zwischenzeitlich war noch, dass Grace, das versuchen sie in dem Film ja auch irgendwie darzustellen, in Wirklichkeit der abgetrennte Zwilling ist. Ach so, ja. Ein Indiz dafür ist, dass sie einfach genau gegenüber wohnt und sich dann die siamesischen Zwillinge, weil sie ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben, auch räumlich gar nicht so krass voneinander trennen wollen. Das wäre meine Annahme. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist so ein Shutter Island-Ding, was da ganz früh von Brian De Palma aufgemacht wurde. Dass Grace beim Aufklären des Mordes, den nur sie gesehen hat, verstrickt wird in diese Geschwisterbindung. Sie wacht ja dann quasi auch irgendwie auf und wird von dem Arzt so richtig ekelhaft indoktriniert, sodass man irgendwann als Zuschauer gar nicht mehr weiß, existiert Dominique nun, hat sie eine Persönlichkeitsstörung, war Grace die ganze Zeit wirklich der siamesische Zwilling, hat Grace eine Persönlichkeitsstörung? Also da hat wirklich mein Kopf sehr geraucht bei dem Film. Okay. Und das Ende war vollkommen verwirrend. Besonders auch, es gibt so eine Schwarz-Weiß-Szene, wo Ex-Mann, Arzt etc. pp. Am Bett sitzt, Danielle und Grace als Zwillinge zusammengeführt werden. Ja. Und das allerdings von außen beobachtet, von schattenhaften Umrissen, wird diese Szene von außen beobachtet. Wer beobachtet das? Sind die in der Klinik und halten die dann für verrückt? Spielt der ganze Film in der Klinik? Ich habe keine Ahnung, es ist so verwirrend. Wenn man da auf die Details achtet, wird man verrückt. Weil man nicht mehr weiß, was man glauben soll. Und das hast du wieder geschafft. Auch mit der Nachtma. Ist ein ganz, also ich fand Sisters einen ganz, ganz tollen Film. Ich habe den zuletzt gesehen vor, lass es mal ein bisschen über 15 Jahre tatsächlich her sein. Ja. Und ich hatte den, als ich dir den jetzt bei der letzten Aufnahme aufgegeben habe, ich habe den ganz anders in Erinnerung gehabt. Also wirklich ganz, ganz anders habe ich in Erinnerung. Ach. Ich hatte in Erinnerung, dass der ganze Film irgendwie so kriminalplotmäßig nur in dem Apartment spielt. Fast. Oh, das hätte ich cool gefunden. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit dem anderen Film verwechselt habe. Eigentlich nicht, weil das waren, ja, keine Ahnung. Aber das so fand ich dir noch viel also geiler. So wie mir mit Mother und ja. Du weißt schon, welchen Film ich da noch gemeint habe. Ich weiß nicht mehr. Joy ja. Hast du gemeint. Ja. Okay, abschließend zu Sisters zu sagen, dass ich der Handlung kaum folgen konnte, habe deswegen jetzt auch nicht so krasse Mega-Notizen dazu gemacht, weil ich es einfach wirklich spannend fand, einen Film einfach mal so zu gucken. Jetzt möchte ich gerne abrunden mit persönlichen Fragen, die ich wieder mitgebracht habe. Die beziehen sich heute auf die Art und Weise, wie man eigentlich einen Film guckt. Ich habe es mir ja durch den Podcast ein bisschen angewöhnt, tatsächlich auch ein bisschen analytisch mitzuschreiben bei den Hausaufgaben. Manchmal ein bisschen zu viel als nötig. Jetzt würde ich dich aber sehr gerne mal fragen, inwiefern kritisierst du einen Film, während du ihn siehst? Während ich ihn sehe? Ja, also ich kann die Frage auch gerne ein bisschen umformulieren. Kannst du einen Film auch einfach nur zu Unterhaltungszwecken schauen oder kritisierst du den in deinem inneren Monolog nebenbei schon? Wie zum Beispiel, Jack Black, schlechte schauspielerische Leistung während Polka King und so. Oder kommt das erst beim zweiten Mal gucken? Mir geht es also um die erste Experience. Nee, ja, doch. Würde ich schon so sagen, dass ich da innerlich schon mit kritisiere, wenn ich den Film schaue. Ja. Also ich lasse jetzt nicht einfach nur Augen auf und durch und dann denke ich danach drüber nach. Das läuft schon parallel ab. Und da gibt es sicherlich auch ein paar andere Typ Menschen, die das nur zu Entertainment und ich schalte nebenbei ab oder gucke auf mein Handy nebenbei. Ja, ist ja ganz häufig der Fall. Bist du ein Handygucker nebenbei eigentlich? Eigentlich nicht, nee. Also Film, wirklich komplette Konzentration auf Film. Muss schon was sehr Wichtiges sein, okay, dass ich mich da ablenken lasse. Mhm. Ja. Aber wir haben ja auch genug Kinogäste, die genau das auch beim Ticketkauf oft sagen. Ich will ja eigentlich nur abschalten. Ich gucke irgendwie, wenn das jetzt Marvel-Filme sind, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil du meine Meinung kennst. Oder halt andere Sachen, wo die wirklich nur sagen, ja, ich gucke mir den jetzt 2 Stunden lang an, dass ich mal ein bisschen Ruhe habe, sozusagen, und einfach nur da sitze und mir was angucke. Ja. So. Ja, mir geht es auf jeden Fall auch so, dass ich nebenbei immer schon so ein bisschen einen inneren Dialog mit Kritiken schon auch um mich werfe. Manchmal ist dann aber auch mein Kopf nach dem Film auf einmal leer. So, weil sich das dann alles überschreibt. Aber egal. Das bringt mich jetzt zur Hauptfrage heute. Und zwar, Yves, was genau macht einen guten Film für dich aus? Und zwar möchte ich das am Beispiel Die Verurteilten bitte erklärt bekommen. Du bist ein Stück Scheiß. Ein guter Film am Beispiel der Verurteilten. Zum Glück habe ich den lange nicht gesehen. Nämlich nur einmal, weil ich den scheiße finde. Und komplett. Hast du ihn abgebrochen oder komplett geguckt? Nee, ich habe den schon ich bin ja nicht du. Ich habe den schon bis zum Ende angeschaut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass bei Die Verurteilten das Schauspiel schlecht ist, weil die machen schon ihren Job sehr gut. Also ist Schauspiel für dich wichtig? Auch wenn ich damals natürlich nur die deutsche Synchro geschaut habe. Okay. Aber die war scheinbar jetzt auch nicht so schlecht. Tobias Meister hat Tim Robbins gesprochen, also natürlich war der gut. Natürlich war der gut, danke, Tobias Meister. Und Morgan Freeman als Off-Voice. Ich finde, handlungsmäßig interessiert der Film mich nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil er zu lange her ist, muss ich leider sagen. Von der Inszenierung kann ich jetzt auch nicht viel. Nehmen wir das Beispiel mal weg. Also worauf achtest du bei einem Film? Ich habe die Verurteilten nur als Beispiel genommen, weil ich darauf gerne aufbauen will, um dir zu zeigen, dass es ein guter Film ist. Viel Erfolg dabei. Ja, nee. Na, das ist übliche Kamera. Es muss halt zur Handlung auch passen. Die Handlung muss mich erstmal ansprechen. Mhm. Oder zumindest objektiv, wenn es mich jetzt nicht subjektiv anspricht, muss es zumindest objektiv gut rüberkommen, was der Film mir sagen will. Ja. Weil Filme haben ja meistens eine Aussage zumindest oder irgendwie was sie transportieren möchten. Und dann muss ja die Inszenierung auch dazu passen. Also ich brauche jetzt nicht jedes Mal bei einer romantischen Komödie die ultimativen Kamerawinkel und Schnitte oder so weiter. Ja. Das muss ja alles irgendwie stimmig sein, dass es ein Gesamtprodukt ist. Okay. Und ja. Und an der richtigen Stelle vielleicht dann auch mal ein bisschen aufrüttelt und nimmst halt, wie zum Beispiel bei dem Polka King-Schnitt, der einen dann so ein bisschen rausbringt und man sich dann fragt, was war das jetzt? Ob das jetzt passend war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Soundtrack sicherlich. Ist alles so allgemeine Sachen. Ja. Dann würde ich gerne darauf mal kurz eingehen, um dir vielleicht ein Beispiel auch zu nennen, was ich eigentlich meine, worauf ich hinaus wollte. Und zwar am Beispiel die Verurteilten. Ich finde, es ist immer ein sehr gutes Indiz für einen Film, zumindest, das ist meine persönliche Meinung, wenn ein Film mit einer Off-Voice beginnt. Ich liebe das. Ein Erzähler, der dich durch den Film geleitet, finde ich super. Und da hat mich natürlich die Verurteilten vollständig abgeholt. Dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass das Schauspiel authentisch und überzeugend ist. Das ist wirklich ein Feeling, das kann ich gar nicht wirklich ausdrücken. Authentisches, vernünftiges Schauspiel, da weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. Darauf kommt es mir sehr an. Dann mag ich es, wenn der Look nicht nach TV-Produktion aussieht. Also GZSZ ist immer mein krasses Negativbeispiel. Das muss einfach gut aussehen. Und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ich mag Dramen zum Beispiel sehr. Also eine packende Handlung, in der ich mich am besten selbst wiederfinde, trägt natürlich auch dazu bei, dass ich einen Film viel positiver bewerte als Rosemary's Baby. Oh Mann. Oh Gott, der musste sein. Sorry. Das waren meine zwei Fragen. Willst du dazu noch was ergänzen? Eigentlich nicht, fand ich aber interessant, deine Antwort jetzt. Dann würde ich unseren Podcast heute gerne mit einer Rubrik abschließen. Weißt du, welche Rubrik ich meinen könnte? Vermutlich Nice oder Scheiß. Ich bin sehr gespannt auf meine 10 Filme, die ich jetzt genannt bekomme. Allerdings, bevor ich Nice oder Scheiß mache, gibt es ja noch eine kleine Rubrik für die Instagram-Follower. Und zwar bringe ich da seit 7 Tagen jeden Tag das Mini-Quiz. Und da gebe ich kleine Hinweise zu Filmen aus dem Buch Filmquiz. Erkennen Sie diesen Film? Von Stefan Lieb. Dass ich das auch kurz mal erwähnt habe. Mhm. Und machst es sehr gut erstmal. Und ich bin sehr gespannt, was es heute ist. Denn du sagst mir nämlich gleich den Hinweis und ich versuche zu raten. Heute genau, ist Mittwoch, der 16.11. Es ist heute Mittwoch, der 16.11. Und hier ist ein Hinweis für dich. Die Instagram-Follower haben heute 2 bekommen. Ich versuche, dich aus dem Schneckenhaus rauszuholen mit einem Hinweis. Es geht los. In diesem Film spielen unter anderem Christopher Walken, Harvey Keitel, Tim Ruth und Samuel L. Jackson mit. Wer ist Tim Ruth? Tim Roth. Roth, ja, Entschuldigung. Okay, alles gut. Seine Rolle heißt, nee, das wäre mein zweiter Tipp. Ja, okay. Christopher Walken, Samuel L. Jackson, Tim Roth und? Ja, was noch? Harvey Keitel. Harvey Keitel. Ja. Tim Roth, seine Rolle, steht hier übrigens nicht, es ist ein extra Hinweis, heißt in dem Film Pumpkin. Ach so, Pulp Fiction, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist Pulp Fiction. Und der zweite Hinweis, der hier noch gestanden hätte, ist, und da hättest du es sofort gewusst, glaube ich, Bruce Willis spielt in diesem Film einen Boxer. Ja, ja. Und da weiß man es halt natürlich sofort. Pulp Fiction, großartiger Film, habe ich noch nie in OV geguckt. Stimmt. Muss ich tatsächlich mal machen. Ja. Ich auch noch nicht. Muss ich zugeben. Okay. Okay. Wir gerade beim Thema Instagram sind, will ich noch ganz, ganz kurz erwähnen, dass mir das sehr viel Spaß macht mit dem Mini-Quiz. Da machen auch immer wieder fleißig Leute mit. Würde ich mir natürlich wünschen, wenn ihr das dann noch ein bisschen weiter sagt an Filmfreunde von euch. Die dürfen da auch sehr, sehr gerne folgen und da mitmachen. Hervorheben möchte ich am heutigen Tage übrigens unsere liebe Kollegin Katharina mit C, die mir nämlich für die heutige Folge eine Sprachnachricht, die dann am Ende der Folge abgespielt wird, im Outro, hat sie mir heute geschickt, nicht heute, sondern letztens, und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also schickt sehr, sehr gerne Sprachnachrichten. Wir haben nur eine bekommen seit der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob die Leute zu scheu sind, ob sie sich nicht trauen, ob sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber so gibt's heute am Ende der Folge nochmal ein Beispiel dazu. Ich habe mich auch sehr gefreut und traut euch ruhig. Also wir freuen uns und ich glaube, dass es schon Mehrwert ist und sich auch andere Gäste darüber freuen, wenn wir sowas anbieten können. Aber da sind wir ja darauf angewiesen, dass auch was eingereicht wird. Und wir möchten euch dann wirklich bitten, traut euch einfach. Genau. Es ist was Positives, was Schönes und macht's bitte. Richtig. Probiert's, es ist halt eine interaktive Sache und ihr könnt euch in diesem Podcast hier verewigen und irgendwie finde ich diesen Gedanken sehr spannend. Ja, finde ich auch. Nice oder Scheiß, Eve. Heute in der großen Jack Black Edition. Ach, ich hab's geahnt. Ja, natürlich. Ich hab's geahnt. Erstmal zwei Spaßfilme, in denen Jack Black mitgewirkt hat. Demolition Man. Ja, nicer Scheiß. Nicer Scheiß, ne? Waterworld, da hat er übrigens auch mitgespielt. Echt? Der hat Waterworld gespielt? Oh. Ja, da hat er einen Piloten gespielt. Geil. Ich wollte den seit 10 Jahren, will ich ja endlich mal wieder schauen. Und hab's nicht geschafft bis jetzt. Also aus irgendwelchen Gründen. Waterworld. Ich gehe auf die Filme und nicht auf die Performance von Jack Black ein, ne? Also Waterworld. Absolut, es geht nice. Immer um die Filme. Waterworld, nice. Dann fangen wir jetzt mal tatsächlich in seiner eigentlichen Vita an. Und zwar der Film von 2001. Übrigens hatte Jack Black 10 fantastische Jahre von 2001 bis 2011. Das waren Jack Black seine 10 Jahre. Danach wurde es ein bisschen schlechter. Muss ich auch zugeben. 2001 hat er einen Film gemacht, Schwer verliebt. Was sagst du? Den habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur den Trailer und Ausschnitte und würde davon ausgehend Scheiß sagen. Kannst du ja nicht, weil du ja nicht gesehen hast. Eben, also das verbitte ich mir. Von dem, was ich gesehen habe, würde ich Scheiß sagen. Ganz dünnes Eis bei Jack Black. Das ist aber, ja. Weiter, schwer verliebt. Weiter. Es juckt mir schon in den Händen, den dir als Hausaufgabe zu geben. Gottes Willen, nee. School of Rock. Nicer Scheiß. Nicer Scheiß sogar? Schon. Geil. Das freut mich wirklich Rock sehr. School of Rock ist cool. Der Film, den ich in meinem Leben am häufigsten geguckt habe. Der ist übrigens von 2003. Ein Jahr später hat er mit Ben Stiller einen Film zusammen gemacht. Ich glaube, der war sogar von Ben Stiller geschrieben. Inszeniert. Und zwar der Film Night. Nicht gesehen, das dachte ich mir. So jetzt tatsächlich gar nicht. Nicht gesehen. King Kong. Der war okay. Okay, nice. Okay, nice. Fantastischer Film. Damals. Mit meiner Schwester. Ja. Ich will kurz was sagen. Den habe ich damals im Kino gesehen mit meiner Schwester, Jean. Falls du immer noch den Podcast hörst, herzliche Grüße und meiner mittlerweile leider verstorbenen Oma. Waren wir zu dritt. War ganz okay. Cool. King Kong, fantastischer Film. Steven Spielberg, glaube ich, ne? Nein. Wenn ich mich jetzt nicht völlig im Namen irre. Nein, das ist dieser Neuseeländische, der hier Herr der Ringe-Kram gedreht hat. Wer ist der gleich? Jetzt muss ich aber auch googeln. Hoppala. King Kong 2018, oder? Nee, warte mal. Peter Jackson. Peter Jackson. Ah ja, ich hab's wirklich verwechselt. Ja, Peter Jackson. Sehr, sehr, sehr, sehr geiler Film. Jack Black, hervorragend besetzt. Und da habe ich auch das PlayStation 2-Spiel davon sehr geliebt. Weil da nämlich Tobias Meister die Synchro gemacht hat. Ah ja. Tobias Meister war daran mit beteiligt, wenn ich mich recht erinnere. Ein Jahr später hat er den Film mit Kyle Gass, mit seinem Bandkollegen gemacht, Tenacious D, Kings of Rock. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Mhm. Wie aggressiv du hier in die Tasten tippst, wenn ich irgendwas gesagt habe. Ja. Aha. Das hat einen dramatologischen Effekt. Im selben Jahr wie Tenacious D kam auch der Film raus über ihn als Wrestlerfigur, Nacho Libre. Nicht gesehen. Na dann, kommen wir mal zu einem Klassiker für die Weihnachtszeit aus demselben Jahr, 2006. Ja. Neben Jude Law, wie heißen sie nicht alle? Cameron Diaz, ich glaube Kate Winslet da noch mit dabei. Liebe braucht keine Ferien. Ja. Einfach ja. Einfach ja. Gibt es was Geileres als nicer Scheiß? Nicer Scheiß ist das Ultimum. Na dann das, doppelt. Das ist nicer Scheiß mal zwei. Also der holt dich richtig ab, der Film, wa? Na, auf jeden Fall, den gucke ich definitiv im Dezember. Sehr schön, ich auch. Dann ein Film, den habe ich persönlich sehr in mein Herz geschlossen. Und zwar heißt er Abgedreht, 2008. Der ist richtig nice, ja. Den habe ich auch gesehen. Richtig nice. Der ist super. Ja, ich liebe den Film, weil er sich halt auch mit Filmen beschäftigt. Ein Jahr später der Film Year One. Er als Urzeit-Typ, der vom verbotenen Apfel verbannt wird. Ja, 5 Minuten gesehen, dann ausgemacht. Ach, bist du also doch wie ich? Naja, den Quatsch habe ich mir nicht angeguckt. Hast nicht mal 25 Minuten geschafft? Nee. Absolut nicht. Okay, ich schreib mal Scheiß hin. Alles klar. Aus dem Jahre 2011 würde ich gerne von dir wissen, wie du den Film Bernie fandest. Nicht gesehen. Eine Schande. Bernie ist ein richtig guter Film. Dann kommen wir zu einem sehr schlechten Film. Da muss ich schon sagen, der ist rotzenscheiße. 2015, Gänsehaut. Habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Oder, ich bin mir nicht sicher. Gibt es noch einen zweiten Teil davon? Ja, eben. Ich habe einen von denen habe ich, glaube ich, gesehen. Aber ich glaube es auch nur. Vielleicht habe ich den ersten gesehen. Oder den zweiten. Das war so uninteressant, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau passiert. Ich schreibe mal als deine Antwort uninteressant hin. Das finde ich gut. Ja. Gibt es dann übrigens wieder auf Instagram im Posting ganz unten zu sehen, seine Meinungen zu den Filmen, die er gesehen hat. Ach ja, okay. Wie immer. Instagram, schön, das zu wissen. Ja, ich schreibe dir doch immer den Instagram-Text. Ja, klar. Jumanji, 2017. Der war ganz okay. Kann man sich angucken. Geht mir ganz genauso. Ich würde ihn jetzt nicht gut finden, aber man kann den sich durchaus mal angucken. Ja. Hat ein paar, vielleicht 2, 3 nette. Der originale Jumanji ist einfach in meinem Herzen drin. Ja, darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Ich hatte mal eine sehr unangenehme Begegnung in einer Kneipe hier in Erfurt, in der Nachtschicht. Da kam plötzlich irgendeine besoffene Ersti-Studentin an und meinte, der neue Jumanji wäre so geil und viel besser als der alte. Sie war komplett überzeugt von ihrer Meinung. So. Und keiner hat es verstanden am Tisch. Keiner. War verrückt. Naja. Oh Mann, oh Mann. Gut, damit bin ich durch mit dem Jack Black-Film. Weird The Al Jankovic Story von 2022. Hast du ja noch nicht gesehen. Lass ich hier weg. Wir sind sowieso über 10. Da spielt er auch mit. Ja, da spielt er auch mit. Hast du es vorhin schon erwähnt? Nee. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, aber diese Praline habe ich dir jetzt noch vorgesetzt. Ach ja, schön. Ich habe bloß Daniel Radcliffe wahrgenommen. Okay. Doch, ich glaube, Roku, sagtest du, ne? Auf Roku, genau. Ruhig mal angucken. Alles, was bei diesem Film passiert ist oder gezeigt wird, ist exakt so passiert. Du als Zeitzeuge kannst das bezeugen. Genau, richtig. Ich habe viele Interviews geführt mit Zeitzeugen aus dieser Zeit und die haben auch alle gesagt, ja, das war so. Ich habe sogar mit Madonna gesprochen, weil auch sie in diesem Film vorkommt und keine kleine Rolle hat. In Ordnung. Ich würde sagen, damit wir unseren Podcast nicht in die Überlänge treiben, bringen wir es zu Ende. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Gespräch sehr, sehr schön fand. Auch nicht zu früh am Tag. Es war perfekt richtig. Ja. Beide sind wach. Sonst war dir zu früh, ja, die letzten zweimal. Oh, das war schon ganz schön früh. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Wir reden gleich nochmal über den nächsten Termin. Bei dir ist übrigens richtig dunkel geworden im Laufe unseres Gesprächs. Oh ja, ich habe mein Zimmerlicht nicht an und ich werde hier gerade nur vom Laptop-Display angeleuchtet. Das sieht man. In Ordnung. Ja, willst du noch ganz kurz irgendwie den Leuten sagen, wo sie nochmal Feedback abgeben können und dann rappen wir es runter? Wer uns folgt, falls noch nicht, bitte folgen auf Twitter, auf Instagram und auf unserer schönen Webseite, die bei Instagram und Twitter hinterlegt ist, im Link. Letzte Reihe Parkett ist unser Name. Wir freuen uns über jegliches Feedback, ob positiv, ob negativ. Wir wollen uns ja immer weiter verbessern. Genau. Aber wir freuen uns auch, wenn euch schon Dinge so gut gefallen, dass es so bleiben darf. Natürlich, wir lassen uns sicherlich immer mal noch ein bisschen was Neues einfallen, um einen kleinen Twist reinzubringen. Ja. Aber ich glaube, aktuell funktioniert das sehr gut so. Ich muss auch sagen, dass das heute nochmal so richtig gut funktioniert hat. Auch letzte Woche schon. Wenn man da an die ersten Folgen denkt. Und Eve, fast hätten wir es vergessen. Die Hausaufgaben. Da müssen wir jetzt natürlich wirklich kurz gucken. Vor der Aufnahme wussten wir es beide noch nicht so richtig. Und ich entscheide mich jetzt für die Hausaufgabe. Es tut mir leid, dass ich dich damit nerve, aber es ist der Film Night von 2004 mit Jack Black und Ben Stiller. Du fängst mich wirklich an zu nerven. Ja, das ist auch jetzt das letzte Mal, dass ich mit Jack Black um die Ecke komme. Danach gibt es ein paar anspruchsvollere Filme, aber ein anderer fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es tut mir leid. Du hast wahrscheinlich wieder einen heftigen Kracher. Na, ich überlege gerade tatsächlich noch. Weil ich leider auch nichts vorbereitet hatte. Ich gebe dir, pass auf, ich schwank noch zwischen zweien, aber da du es liebst, gebe ich dir von Martin Scorsese Hexenkessel. Den hätte ich mir vor ein paar Tagen fast einfach so angeguckt. Geil, freue ich mich drauf. Von 1973. Ja. Ich sehe den nämlich gerade auf Mubi. Ja, ich habe gesehen, wie sich deine Augen nach rechts und links bewegt haben. Dann wusste ich schon, du bist auf Mubi. Hexenkessel im Original heißt er wie? Gute Frage. Mean Streets. Ja. Super, dann haben wir das. Dankeschön. Ich freue mich auf den Film. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch eine ganz, ganz fantastische 14-tägige Woche. Fantastische 2 Wochen. Wir hören uns dann gerne wieder. Und bald auch mal mit Gästen. Und ich habe das Gefühl, dass unser erster Gast weiblich sein wird. Man kann jetzt gleich die Stimme schon hören von der Sprachnachricht unserer lieben Kollegin Katharina mit C. Na, was sagen wir, oder spielst du jetzt an? Ich kann das jetzt einspielen und wir machen aus. Okay. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Mach jetzt aus, ja. Hallo ihr zwei, hier ist eure Kollegin Katharina. Ich hatte mich wahnsinnig gefreut, als ich meinen Namen in der letzten Folge gehört habe, den ich auch sonst ziemlich toll fand. Ich habe beide Filme jetzt bei mir auf meine Watchlist gesetzt, auch wenn Der Nachtmahr etwas höher auf dieser sehr, sehr langen Liste steht als Der Mondmann. Und ich habe mir auch zwei Filme überlegt, die ich euch gerne mal auf diesem Wege empfehlen wollte. Zum einen den Thriller Lucky Number 11 mit einer Riege an Schauspielern wie Josh Hartnett, Bruce Willis, Ben Kingsley und Morgan Freeman. Sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht, aber ich glaube immer noch ziemlich unbekannt. Und einen Science-Fiction-Action-Film mit Christian Bale, der auch, glaube ich, nicht die Anerkennung gefunden hat, die er verdient hat, namens Equilibrium. Auch sehr, sehr spannend, in meinen Augen sehr gesellschaftskritisch und richtig gut gemacht. Deswegen viel Spaß, ich freue mich auf die nächste Folge und wir sehen uns auf Arbeit.